Ja, wunderschönes Thema, gesungen von Frau P. Werner Bellamy. Ein Lied aus den 30er Jahren, aus dem Berlin der 30er Jahre. Ich begrüße alle Freundinnen und Freunde eines alternativen Radioprogramms hier in der Stadt Barcelona und weltweit. Sie hören Niemandsland, eine Radiosendung, nicht immer und nicht nur, aber fast immer und fast nur in deutscher Sprache. Auf 91.4 FM, Contrabanda hier in Barcelona. Es ist die vorletzte Sendung im alten Jahr 2019. Bald sind wir in 2020, eine Art Science-Fiction-Zeit, ein Science-Fiction-Datum, eine Science-Fiction-Zahl für alle, die schon etwas älter sind. Wer hätte das gedacht, dass man bis zu diesem Jahr überhaupt kommen würde, damals, als es hieß Live fast, die young, lebe schnell, stirb jung, was leider dann noch viele befolgt haben, dummerweise. Wer hätte das gedacht, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, nun sind wir da und wir schauen uns um und es sieht leider nicht gut aus, aber es bleibt immer noch die Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird wieder. Ein Jahresrückblick bleibt uns erspart, wir wollen das nicht machen. Da hätten wir zu viel schlechte Nachrichten zu verbreiten und nochmal wieder zu kauen. Es geht ja immer weiter, meine Damen und Herren. Das Jahr 2019 war nicht gerade ein gutes Jahr, das muss man sagen. Zumindest nicht, wenn man die politischen Verhältnisse betrachtet und die sozialen Verhältnisse und die große, große Not vieler Millionen Menschen auf diesem Planeten. Hören wir eine Reportage. Es war ein Jahr der Frauen und es soll hoffentlich auch die nächsten Jahre ein Jahrzehnt und ein Jahrhundert der Frauen bleiben. Mehr Frauen an die Macht, die Frauen wehren sich massiv und die Frauen demonstrieren. Ich habe noch einen Demobericht nachzuliefern, der kommt jetzt. Es ist der internationale Tag gegen die Gewalt an Frauen und wir befinden uns hier am Paseo de Gracia, Ecke Gran Vía. Die Leute kommen ganz langsam diesen langen, riesigen Paseo de Gracia runter. Ich mische mich mal unter das Volk und lege mal mein Ohr an die Schiene der Geschichte hier in dieser Demo. Junge Frauen, sehr viele Frauen. Dazwischen auch Männer unter anderem. Und wir wissen ja nun, die Situation ist ernst, immer ernster. Über 100 ermordete Frauen allein in diesem Jahr durch die Hand ihrer sogenannten Lebensgefährten, Partner, Eheleute, Ehemänner. Das ist ein Negativrekord. Wir haben gedacht, es wird immer besser, aber nein, es wird immer schlechter. Es sind relativ wenige gemalte Pappschilder, wie auf anderen Demos. Man sieht sehr wenige. Pro Aggressions contra les donas hier. Stoppt die Aggressionen gegen die Frauen, sagt ein großes lila Transparent. Hier haben wir Pro Terrorisme Masclista, stoppt den machistischen Terrorismus. Hier ein Transparent von ein paar älteren Damen, die Veteraninnen der Bewegung. Das ist also ein sehr, sehr langer Demonstrationszug. Die meisten Leute sind weit unter 30, sehr viele ganz junge, 20, 17, 18, 19-Jährige. An diesem kühl, feucht, kalten Herbstabend hier, an diesem 25. November. Es ist 7:30 am Abend. Ich stehe hier immer noch am Paseo de Gracia. An diesem großen Brunnen, der ist übrigens lila angestrahlt, der große Springbrunnen hier auf der Kreuzung zwischen Gran Vía und Paseo de Gracia. Wir rufen ihre Parolen, stoppt das Patriarchat. Wir haben es satt, es ist Fartes, sagt hier ein Transparent. Die Situation ist wirklich, wie wir wissen, mittlerweile alarmierend. Nicht nur hier in Spanien, in Katalonien, in Barcelona, sondern überall auf der Welt. Es gab ja am Samstag eine mächtige Demo in Frankreich. Allein in Frankreich sind bisher 137 Frauen offiziell, und das sind nur die offiziellen Zahlen, keine Dunkelziffern, von ihren sogenannten Lebenspartnern oder Freunden oder Männern ermordet worden. Und das kann man nur noch mit Femizid bezeichnen. Femicide auf Französisch. Und das muss aufhören. Es muss an allen Ebenen und an allen Fronten dagegen angekämpft werden. Montag, 25. November, 19:30 Uhr, Barcelona. Eine mächtige Demonstration an diesem Tag gegen die Aggressionen gegen Frauen. Tag für die Abschaffung der Gewalt gegen Frauen, an Frauen. Wir rufen die jungen Mädchen, es lebe der feministische Kampf, La Juta Feminista. Der Demonstrationszug ist sehr, sehr lang. Ich tippe mal, das sind mindestens 10.000 bis 15.000 Leute hier. Zumindest was mein Auge überblickt. Und das ist schon mal ein Erfolg. Für einen Montagabend an einem dieser Herbsttage. Die Weihnachtsbeleuchtung hier am Paseo de Gracia ist noch nicht angeschaltet. Die Sachen hängen aber schon. Schmetterlinge und bunte Fäden hängen von den Bäumen über den Paseo. Sieht sehr schön aus, sehr pittoresk. Hier haben die Independentistas, die Separatisten, nach ihren Straßenmüllverbrennungsaktionen noch einiges an Parolen hinterlassen. Die Jordi-Schleifen sind noch hier auf den Asphalt gemalt. Freedom und Jordi-Schleifen, die sind zum Teil mit roter Farbe durchgestrichen. Die andere Seite war da auch nicht faul und hatte auch einiges gemacht. Da hinten sehe ich immer noch Leute kommen. Jo. 91.4 FM, Kontrabanda, Niemandsland. Hier rufen die jungen Mädchen das Patriarchat, das Patriarchat. Es wird fallen, es wird fallen. Se va a caer, se va a caer. Directo desde la Plaza Cataluña, una joven aquí, una compañera de la radio. Hier eine junge Frau auf der Demo, eine Radiokollegin. Hallo, wie bewertest du die Demo? Gut, ich sehe hier viele Leute, ich sehe viel Willen, Kampfbereitschaft zu artikulieren. Hier der kurdische Block etwa. Ich sehe die Frauen, denen es wichtig ist, was ihren Körpern angetan wird und was unseren Körpern angetan wird und was in Gegenden passiert, wo unsere Genossinnen kämpfen und Widerstand leisten. Und was mir interessant erscheint, ist, dass in Kriegsgebieten die Körper von Frauen ebenfalls als Schlachtfeld betrachtet werden und als Kriegsbeute. Eine wichtige Botschaft des Kurdenblocks. Und wir werden weiter Widerstand leisten gegen jede Form von Gewalt gegen Frauen. Du bist eine Kollegin von Contrabanda FM. Wie heißt denn deine Sendung und worüber handelt sie? Wir machen eine Sendung, die Erinnerungen des Jaguars heißt. Und wir sind bald wieder zurück auf Sendung. Und in der Sendung geht es um Kämpfe und Widerstand in Lateinamerika. Danke, Julia. Dann vorwärts mit dem feministischen Kampf und gegen den Feminizid. Ciao. Gut, bis dann. Femicidio. Ciao. Bueno, hasta luego. Du sitzt zu Hause und siehst dir wieder Fotos an. Bilder von früher und irgendwann. In den Rückspiegel schauen, um die Spur wechseln zu können. Das ist es, was du eigentlich tun wolltest. Aber jetzt fühlst du dich wieder nur so lange nicht geküsst, wie du geküsst werden solltest. Aber lieb, lass dein Herz nicht länger warten. Aber lieb, lass die Bilder sein. Dieses Leben ist unser Garten, den wir bei du bist nicht allein. Weißt du eigentlich, wie schön du bist, wenn du tanzt? wenn du lachst und singst. Ich weiß, dass du das kannst. Such nicht nach Spiegeln, um dir zu begegnen. Lass die Sonne auf dich scheinen und den Regen auf dich regnen. Aber lass dein Herz nicht länger warten. Lass die Bilder, Bilder sein. Amelie, dieses Leben ist unser Garten. Gehen wir durch. Du bist nicht allein. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 145. Agustín Zuschi. Die Mai-Ereignisse in Katalonien. Zweiter Teil. Hatten wir im ersten Teil geschildert, wie es zu den Konflikten zwischen Anarcho-Syndikalisten und Kommunisten in Katalonien und besonders natürlich in Barcelona gekommen war, so wollen wir heute in dem zweiten Teil dieser sehr subjektiven und persönlichen Schilderung des Anarchisten Agustín Zuschi zeigen, wie der Konflikt in Barcelona ausgegangen ist. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. Es por la España. Los bravos hombres del pueblo. Barcelona. Mai 1937. Zuschi fährt in seiner Schilderung fort. Beide Seiten, Kommunisten und Anarcho-Syndikalisten, stehen sich in verschiedenen Bezirken Barcelonas unter Waffen feindselig gegenüber. Die Verhandlungen zogen sich in die Länge. Die Kommunisten erwarteten Hilfe aus Valencia von ihren Militärbefehlshabern. 3 Tage lang war die Situation unentschieden. Die syndikalistischen Arbeiter standen in ihren Barrikaden Gewehr bei Fuß, ohne zum Angriff überzugehen. Sie bewiesen eine mustergültige Disziplin und befolgten die Anweisungen ihrer Komitees. Es war vereinbart worden, dass während der Verhandlungen von keiner Seite Feindseligkeiten unternommen werden sollten. Die Syndikalisten und Anarchisten hatten sich an diese Vereinbarung gehalten. Nicht so die Kommunisten. Innerhalb ihrer Barrikaden befand sich der Sitz der syndikalistischen Gewerkschaft des grafischen Gewerbes, in welchem zu dieser Zeit gerade eine Ausstellung von Gemälden organisiert worden war, sowie das Haus der syndikalistischen Kino- und Theatergewerkschaft. Beide Häuser wurden von den Kommunisten besetzt und ein Teil der Gebäude zerstört. Die Syndikalisten hatten in den ersten Stunden des 4. Mai mehrere tausend Sturm- und Zivilgardisten der Außenbezirke, die eine arbeiterfeindliche Haltung bewiesen hatten, entwaffnet. Der PUM, dessen Sitz im Zentrum der Stadt lag, hatte gleichfalls Barrikaden errichtet, um sich gegen die stalinistischen Kommunisten verteidigen zu können. Während der Waffenstillstandsverhandlungen wurden von den Kommunisten zahlreiche Gewalthandlungen begangen. Besonders empörend war die Ermordung von Professor Berneri, dem italienischen Antifaschisten und Anarchisten, der in Barcelona eine antifaschistische Zeitung, Guerra di Classe, in italienischer Sprache herausgegeben hatte. Berneri hatte sich bei den Kommunisten verhasst gemacht, weil er in seiner Zeitschrift darauf hinwies, dass die kommunistische Diktatur ebenso freiheitsfeindlich und daher nicht weniger gefährlich sei als die faschistische. »Heute kämpfen wir gegen Burgos«, schrieb er. »Morgen aber werden wir gegen Moskau kämpfen müssen, um unsere Freiheit zu verteidigen.« Der russische Konsul, Ovchenko, hatte im Namen der Moskauer Regierung gegen die Aufsätze Berneris beim Regionalkomitee der anarcho-syndikalistischen CNT Protest eingelegt. Die kommunistische Presse hatte lange vorher ihre fanatischen Parteigänger gegen Berneri aufgehetzt. Berneri wohnte in dem von den Kommunisten besetzten inneren Stadtviertel Barcelonas. Er war mit literarischen Arbeiten beschäftigt, als er von bewaffneten Kommunisten abgeholt wurde. Nachts darauf hatte das Rote Kreuz seine Leiche und die Leichen zweier seiner italienischen Freunde, die mit ihm zu gleicher Zeit abgeholt worden waren, auf der Straße aufgelesen. Die Obduktion ergab, dass alle drei Italiener rücklings erschossen worden waren. Die Kommunisten hielten die Geduld und den Großmut der Syndikalisten für Schwäche. Die Verhandlungen wurden im katalanischen Regierungsgebäude geführt, das von der Regierung und den Kommunisten verbarrikadiert war. Der katalanische Präsident Companys machte sich zum Sprachrohr der katalanischen mit Kommunisten durchsetzten Sicherheitspolizei. Er erklärte den anarcho-syndikalistischen Unterhändlern, seine Garde würde sie als Geiseln behandeln und erschießen, wenn das Leben der von ihren Gesinnungsgenossen gefangenen katalanischen Polizisten bedroht werde. Die Unterhändler erwiderten, dass ihre Genossen bei den Batterien auf Montjuïc ihre Kanonen auf den Regierungspalast gerichtet hätten und sich alle 10 Minuten telefonisch davon überzeugten, dass ihre verantwortlichen Genossen am Leben seien. Wenn sie die Stimmen ihrer Genossen im Telefon nicht mehr hörten, würden die Batterien in Funktion treten und das Regierungsgebäude unter Feuer nehmen. Eine Drohung wurde mit einer anderen Drohung beantwortet. Die Drohung mit den Geschützen bedeutete eine ernste Gefahr. Schließlich erklärte sich der Präsident bereit, den Forderungen der anarcho-syndikalisten nachzugeben und den Innenminister und den kommunistischen Sicherheitsdirektor, die für die Geschehnisse verantwortlich waren, zu verabschieden. Es wurde eine neue Drei-Männer-Regierung gebildet. Sie bestand aus je einem Vertreter der anarcho-syndikalistischen CNT, der kommunistisch beherrschten UGT und der katalanischen Linken. Damit wurde der Konflikt als gelöst betrachtet. Barcelona nahm langsam sein normales Leben auf. Die Ereignisse hatten an der Front große Beunruhigung hervorgerufen. Es war bekannt, dass der Kommandant der Karl-Marx-Kolonne, José de Barrio, mit seinem gesamten Stabe und einem Teil seiner Mannschaften bereits vor Aufbruch der Unruhen die Front verlassen hatte und nach Barcelona gekommen war, um bei dem von seiner Partei vorbereiteten Putsch eingreifen zu können. Die anarcho-syndikalistischen Kolonnen, die in Aragonien einen über 300 Kilometer langen Frontabschnitt von den Pyrenäen bis Teruel besetzt hielten, hatten aus Verantwortungsgefühl nicht einen Mann von der Front zurückgezogen, um die Front gegen den internationalen Faschismus nicht zu entblößen. Sie hatten auch nicht die von ihnen selbst in den Munitionsfabriken für die Front hergestellten zahlreichen Panzerwagen, von denen einige sich in ihrem Regionalkomitee der Via Durruti, Via Laietana, befanden, eingesetzt. Diese Zurückhaltung der Anarchisten und Syndikalisten war selbst der bürgerlichen Presse Frankreichs, die über das Kräfteverhältnis in Katalonien sehr wohl unterrichtet war, aufgefallen. Die Franzosen erklärten sich die Reserve der anarcho-syndikalisten damit, dass in den anarcho-syndikalistischen Kreisen Kataloniens die Befürchtung herrschte, sie würden bei alleiniger Machtergreifung nicht nur von der gesamten bürgerlichen Welt Westeuropas, sondern auch von der Sowjetunion boykottiert werden und damit im Kampfe gegen den Faschismus unterlegen sein. Ein anarcho-syndikalistisches Katalonien hätte den Krieg aber gegen drei Fronten führen müssen. Erstens gegen Franco, zweitens gegen das republikanische, stark von der kommunistischen Partei und den russischen Ratgebern beherrschte Spanien und drittens gegen den Boykott der bürgerlichen Länder. Die Regierung der Spanischen Republik in Valencia hat auf die Ereignisse in Barcelona und Katalonien prompt reagiert. Die anarcho-syndikalistischen Minister kamen aus Valencia nach Barcelona, um den Konflikt zu schlichten. Die Regierung fasste den Beschluss, die katalanischen Streitkräfte ihrer relativen Selbstständigkeit zu berauben und sie unter die Kommandogewalt des spanischen Kriegsministeriums zu stellen. Mit dieser Maßnahme wurden nicht nur die anarcho-syndikalisten, sondern auch die katalanische Selbstständigkeit empfindlich getroffen. Die Valencianer Regierung sandte 5000 Mann der Guardia de Asalto unter dem Befehl des Obersten Emilio Torres nach Barcelona. Die Truppen zogen nach Beilegung des Konfliktes in die Stadt ein. Als sie beim Regionalkomitee der Anarcho-Syndikalisten vorbeifuhren, begrüßte ein Teil spontan und begeistert die schwarz-rote Fahne der Anarcho-Syndikalisten, während ein anderer Teil sich reserviert verhielt. Dieses verschiedenartige Verhalten ließ auf die gemischte politische Zusammensetzung der Truppen schließen. Einige Tage nach den Mai-Ereignissen trat die Regierung in Valencia zurück. Die Regierungskrise war von den Kommunisten heraufbeschworen worden, die nun endlich die ihnen willkommene Gelegenheit gefunden hatten, Largo Caballero zu stürzen. Sie hatten in Juan Negrín ihren neuen Mann gefunden. Der neue Ministerpräsident gehörte zwar der Sozialistischen Partei an, war jedoch den Kommunisten ergeben. Der Kurs der neuen Regierung wurde nun vollständig von den Kommunisten beeinflusst. Außenminister wurde Álvarez del Valle, der mit Negrín durch dick und dünn ging. Zum Kriegsminister wurde Indalecio Prieto ernannt, der um diese Zeit mit den Kommunisten und ihren russischen Ratgebern auf bestem Fuße stand. Erst viel später kam es zwischen Prieto und den Kommunisten zu unüberbrückbaren Gegensätzen und Feindseligkeiten. Der Kampf in Barcelona wurde unter der Bedingung beigelegt, dass es weder Sieger noch Besiegte geben sollte. In den ersten Wochen danach waren noch keine großen politischen Veränderungen wahrzunehmen. Nach und nach aber zogen die neuen Männer die Schraube an. Die Kontrollpatrouillen waren aus den Straßen Barcelonas verschwunden. Die neue Ordnungsmacht wurde von angeblich neutralen Männern ausgeübt, die jedoch im Dienste der Reaktion standen, wie es sich bald herausstellte. Die bis zu den Mai-Ereignissen von den Juli-Kämpfern der Anarcho-Syndikalisten ausgeübte Grenzkontrolle an den Pyrenäen ging in die Hände der Valencianer Zentralregierung über. Die freiheitlichen Elemente wurden nach und nach aus den verantwortlichen Posten in der Armee und der Verwaltung entfernt und durch Kreaturen der Kommunisten ersetzt. Die CNT-FAI hatte in der neuen Regierung das Unterrichts- und das Gesundheitsministerium übernommen. Sie stellten jedoch für beide Ministerportefeuilles nur einen einzigen Minister in der Person des asturianischen Syndikalisten Segundo Blanco. Die neue Regierung war Gegner der Kollektive. Den Landkollektiven wurde das Leben schwer gemacht. Die Industriekollektive, besonders in Barcelona, waren jedoch so fest verankert, dass es einer vollständigen und rein faschistischen Konterrevolution bedurft hätte, um sie zu beseitigen. Solange der Kampf gegen den Faschismus geführt wurde, war es nicht möglich, diese syndikalistischen Errungenschaften zu beseitigen. Die kollektivierten Betriebe hatten sich so ausgezeichnet bewährt, dass ihre Zerstörung schwere Folgen in der Wirtschaft nach sich gezogen hätte. Dieses Risiko wollte die Regierung nicht auf sich nehmen. Die Kriegsindustrie war von den Arbeitern auf kollektivistischer Grundlage vollständig neu aufgebaut worden. Da die Regierung zur Errichtung der meisten Waffen- und Munitionsfabriken Kataloniens das Kapital vorgestreckt hatte, behielt sie sich die Einsetzung eines staatlichen Kommissars vor. Dieser Kommissar wurde im Einverständnis mit den Gewerkschaften ernannt. Die Arbeiter führten dennoch die Betriebe selbst. Auch nach den Mai-Ereignissen blieb die Wirtschaft in Barcelona in den Händen der Arbeiter. Robert Lauzon hat in seiner bereits erwähnten Broschüre ein lebhaftes Bild über das Leben in Barcelona gegeben, wie es von einem Zureisenden aus Frankreich wahrgenommen wurde. Du kommst nach Barcelona und mietest ein Zimmer in einem kollektivierten Hotel. Du gehst in ein Restaurant und kannst sicher sein, dass von 10 Gaststätten 9 kollektiviert sind. Du gehst in ein Café, es ist kollektiviert, kaufst eine Zeitung, Das Zeitungsunternehmen gehört dem Personal des grafischen Gewerbes an, dem Redakteure, Typografen und Drucker angeschlossen sind. Willst du dir die Haare schneiden lassen, dann musst du notwendigerweise in einen kollektivierten Haarschneidesalon gehen, da alle Friseurgeschäfte kollektiviert sind, was man hier sozialisiert nennt, wenn die Kollektivierung das ganze Gewerbe umfasst. Willst du dir einen Anzug machen lassen, dann kommst du in ein Schneiderkollektiv, wo man dir Maß nimmt. Gehst du in ein Warenhaus, so ist auch dieses kollektiviert. Bei den Warenhäusern siehst du die Aufschrift CND UGT, da ein Teil der Handelsangestellten der Sozialistischen Gewerkschaft angehört. Wenn du ein Auto nimmst, dann hast du es mit einem Chauffeur zu tun, der einen Wagen der syndikalistischen Kollektive führt. Der Autobus, die Straßenbahn oder Untergrundbahn, die du besteigst, sind alle von den Syndikalisten kollektiviert. Wenn du abends ins Kino gehst oder ins Theater oder zum Tanz, dann befindest du dich allerorts in einem kollektivierten CND-Unternehmen. Was für das Kleingewerbe und den Kleinhandel zutrifft, mit dem der Konsument täglich zu tun hat, gilt selbstverständlich in noch größerem Maße für den Großhandel und die Großindustrie. Die Textil- und Metallindustrieunternehmungen sind kollektiviert oder unterstehen der Arbeiterkontrolle. Der Unterschied zwischen beiden ist übrigens nicht groß. Doch nicht nur die Industrie ist kollektiviert, sondern das Land und die Landwirtschaftsbetriebe in noch viel größerem Maße. Luzon hat ein getreues Bild vom Barcelona des Jahres 1937 gegeben. Die Kollektivierung war das Kernstück der Wirtschaftsrevolution, die sich nach dem 19. Juli vollzogen hatte. Sie war das ureigene Werk der Syndikalisten. An sie seine Hand zu legen, konnte der Staat noch nicht wagen. Er begnügte sich zunächst damit, die politische Macht in seine Hände zu bekommen, wobei die Weisungen Moskaus befolgt worden sind. Das Echo de Paris, eine gutbürgerliche Zeitung, schrieb am 17. Mai anlässlich der Regierungskrise in Valencia: Die Moskauer Direktiven bestehen darin, die vier anarchistischen Minister, Juan García Oliver, Federica Montseny, Juan Peiró und Juan López, aus der Regierung zu entfernen. Das scheint der Hauptgrund der Krise zu sein. Wenn das gelingt, dann kann gesagt werden, dass Moskau erreicht hat, was es wollte. Doch dann hat man eine Gewaltaktion der CND-FAI zu erwarten. Die Anarchosyndikalisten ließen sich aus der Regierung verdrängen, ohne Gewalt anzuwenden. Sie wollten die antifaschistische Front nicht sprengen. Lasst uns erst den Krieg gewinnen, sagten sie. Nachher werden wir mit den Kommunisten abrechnen. Ob dieser Optimismus den Kommunisten gegenüber am Platze war, darüber blieb die Geschichte die Antwort schuldig. Der Sieg Francos stürzte die Republik in den Abgrund. Mit ihr aber wurden alle ihre Verteidiger, Sozialisten, Kommunisten und Anarchosyndikalisten, in gleicher Weise betroffen. Die Mai-Ereignisse hatten 4 Tage gedauert, 500 Tote und 1500 Verwundete gekostet. Am 7. Mai war die Ruhe wieder eingekehrt. Die Barrikaden wurden weggeräumt, die Straßen dem Verkehr freigegeben. Die Bevölkerung Barcelonas war von einem Alpdruck befreit. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 145, zweiter Teil. Eine Niemandsland-Produktion 2019. No pasarán. Pasaremos. Vom Flugzeug bleibt ein weißer Streifen, der ganze Himmel scheint halbiert. Wie könnte ich dich je begreifen? Halb warst du dort, halb warst du hier. Das war doch eher kompliziert. Einer von den letzten Tagen, ich stand da wie ein Statist. Eigentlich wollte ich dir nur sagen, ich fühl dich immer noch und dass es schön gewesen ist. Ja, schöner als ein Baum im Frühling und viel größer als ein Berg. Du warst mir lieber als mein Haus, so vertraut und so gewohnt und auch so viel weiter weg. weiter als der Mond. Es ist das, was wir draus machen. Man selbst bleibt immer, wie man ist. Wir hatten Wein und was zu lachen. Ich bin froh, dass es so hell war und dass du's gewesen bist. Ich werde mich an dich erinnern, weil wir uns nicht wiedersehen. Du warst echt und ohne Plan, tief wie der Ozean. Und vor allem warst du schön. Ja, yeah. Schöner als ein Baum im Frühling und viel größer als ein Berg. Du warst mir lieber als mein Haus, so vertraut und so gewohnt und doch so viel weiter weg, weiter als der Mond. Aber schöner, schöner, schöner als ein Baum im Frühling und viel größer als ein Berg. Du warst mir lieber als mein Haus, so vertraut und so gewohnt und doch so viel weiter weg. Was mir lieber als mein Haus, so vertraut und so gewohnt, macht auch so viel weiter weg, weiter als der Mond, viel weiter, aber schöner. Cuanto el ojo abarca está muerto, no hay amor. Ni un pájaro nos alegra, los robles desnudos nos dan temor. Soldados del pantano, las palas en la mano, soldados del pantano, las palas en la mano. Vigila la guardia dura, ¿quién podría escapar? Huir es la muerte segura, si disparan es para matar. soldados del pantano, las palas en la mano. Soldados del pantano, las palas en la mano. De nada nos sirven los lamentos, el invierno pronto pasará. Llegará el día que gritemos contentos, por fin la patria nuestra será. Ya no habrá más soldados sufriendo en el pantano, ya no habrá más soldados sufriendo en el pantano, Niemandsland. Un programa en alemany a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM i visca Barcelona. Die Welt sieht aus wie frisch aus der Schachtel. Schau doch mal raus. Alles zugeschneit. Es ist ein Tag wie frisch aus der Schachtel. Lady Winter präsentiert ihr schönstes Kleid. Da tanzt das Herz und walzert fröhlich in sechs Achtel. Da möchte ich am liebsten laut zum Himmel schreien. Für einen Morgen wie frisch aus der Schachtel. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Die Welt sieht aus wie grad frisch gestrichen. Doch nirgendwo hängt ein Verbotenschild. Im Schlafanzug bin ich ums Haus geschlichen. Nur mal gucken, wie sich das barfuß anfühlt. Alles wie neu, nur meine Spuren hier im Garten. Vom eben vor dem Frühstück Schneekönigin sein. Auf einen Moment wie diesen lohnt zu warten. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Lass es schneien, lass es schneien. Lass die Kirchturmspitzen weiße Riesen sein. Lass es schneien, lass es schneien. Stäub die Stadt. Baum sieht aus wie frisch aus der Schachtel. Mit seinem breiten Puderzuckerhut. An so einem Tag wie frisch aus der Schachtel will ich nicht wissen, wer wem was zu Leide tut. Die Morgenluft lässt mich das Hamsterrad vergessen, will wie der Garten ganz in Watte gepackt sein. Heute wird die Zeit in Schneeflocken gemessen. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Mittlerweile 14:15 an diesem beinahe frühlingshaften frühen Nachmittag im Zentrum der Stadt Barcelona. Die letzten Tage gab es viel Regen und es hat sehr viel gestürmt. In ganz Spanien haben die Stürme sehr große Schäden an Material, aber auch an Menschen erfordert. Es gab sogar Tote. Schiffe sind gegen die Küste gedrückt worden, Häuser sind abgedeckt worden, Bäume entwurzelt, Autobahnen überflutet, ganze Dörfer standen unter Wasser und heute scheint sich die Wetterfront ein wenig beruhigt zu haben. Viele Menschen fragen sich, was hat das eigentlich mit dem Klimawandel zu tun? Man fürchtet, dass es etwas damit zu tun hat. Man weiß nur nicht, wie genau das alles zusammenhängt. Aber eins ist klar, wir befinden uns in einer planetaren Notlage. UNO-Forscher warnen nämlich, das Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5% zu begrenzen, sei kaum noch zu erreichen. Die Staaten blieben weit hinter ihren Selbstverpflichtungen zurück. Und 2019 war wieder ein Jahr der Hitzerekorde. Und es ist zu befürchten, dass 2020 auch wieder ein Jahr der Hitzerekorde werden wird. Und dann wird es langsam aber eng, wenn die Temperaturen auf über 50 Grad gehen. Aber es gibt auch Hoffnungszeichen. Gut, es gibt keinen Zweifel mehr. Der Klimawandel nimmt an Fahrt auf. Von den 20 heißesten Jahren seit Beginn der Wetteraufzeichnungen fallen jetzt 19 in die Zeit seit dem Jahr 2000. Achtung, 19. Die Top 5 sind die letzten 5. Wem das nicht zu denken gibt, dem kann man wirklich nicht mehr helfen. Der Sommer 2019 hat Deutschland einen neuen Temperaturrekord von, Achtung, 42,6 Grad Celsius beschwert und Frankreich sogar einen von 46 Grad. Und nach vorläufigen Erkenntnissen brachte das Jahr der Welt den im globalen Durchschnitt wärmsten Juni, Juli, September und Oktober seit Menschengedenken. Nur die Rekordhitze von 2016 bleibt vorerst unerreicht. Damals sorgte das natürliche Wetterphänomen El Niño, das alle paar Jahre den tropischen Ostpazifik aufheizt, für Rekordtemperaturen. 2019 könnte am Ende aber noch 2015 von Platz 2 der Hitzejahre verdrängen. Garantiert wird es 2017 und 2018 schlagen und, so viel ist längst klar, jedes der 1000 Jahre davor. Derzeit vermag niemand zuverlässig vorherzusagen, wo sich 2020 in dieser Reihe einordnen wird. Doch es steht klar zu erwarten, dass auch das kommende Jahr wieder von extremen Wetterplagen geprägt sein wird. Von Hitzewellen, Starkregen, Überschwemmungen, übermäßig tauenden Permafrostböden und Gletschern, Tropenstürmen, Waldbränden und Dürren, auch wenn es nach wie vor schwierig ist, ein einzelnes Wetterereignis ursächlich auf den Klimawandel zurückzuführen. Die neue Heißzeit ist unwiderruflich angebrochen. Heißzeit. Und der Zustand der Welt wird prekär. Der globale Meeresspiegel lag im Oktober 2019 höher als jemals seit der 1993 begonnenen Messung per Satellit. Die Ozeane sind wärmer denn je seit Seemannsgedenken. Die Eisschilde von Grönland und der Westantarktis dünnen sogar stärker aus als vorhergesagt. Die Ursache für die Jahrtausendhitze findet sich in der Atmosphäre. Nie zuvor in den vergangenen 3 Millionen Jahren hat sie so viel von dem Treibhausgas Kohlendioxid, CO2, gespeichert. Vor Beginn der Industrialisierung lag die CO2-Konzentration in der Schutzhülle des Planeten über Jahrtausende konstant bei 260 bis 280 ppm, das sind Parts per Million. Dann begann der Mensch, immer mehr fossile Brennstoffe zu verfeuern und der CO2-Gehalt der Atmosphäre stieg an. Im Mai 1960 wurde der Wert von 320 ppm erreicht. Am 9. Mai 2013 überwand er erstmals die Schwelle von 400 ppm und 2019 erreichte er seinen Rekordwert von 415,7 ppm. Weil im Sommer auf der Nordhalbkugel so viele Pflanzen wachsen, die durch Photosynthese CO2 aufnehmen, sinken die Werte von Mai bis September wieder leicht ab. Der nächste Rekord wird aber mit Sicherheit im kommenden Frühjahr aufgestellt. Denn trotz des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 und trotz jährlicher Weltklimakonferenzen, wie vor 2 Wochen in Madrid, nehmen die globalen CO2-Emissionen immer noch zu. Zwischen 2014 und 2016 stagnierten sie, seitdem wachsen sie wieder an. Das ist die erschütternde Wahrheit über den Klimanotstand, den das EU-Parlament, viele Länder und Gemeinden 2019 ausgerufen haben. Forscher mahnen zwar schon mindestens seit der Umweltkonferenz von Rio 1992, dass die CO2-Emissionen runter müssten. Aber sie sinken nicht, ganz im Gegenteil. Seitdem hat der jährliche globale Ausstoß von CO2 um 60% zugenommen. In Paris haben die Staaten vor 4 Jahren das Ziel festgeschrieben, die Erwärmung der Welt bis zum Jahr 2100 auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Besser noch auf 1,5 Grad. Theoretisch wäre selbst das niedrigste Ziel gerade noch zu schaffen, wie der Klimarat IPCC vor einem Jahr vorgerechnet hat. Aber ob dies politisch, wirtschaftlich und praktisch machbar ist, das steht in Zweifel. Die Welt hat sich gegenüber der vorindustriellen Zeit bereits um 1,3 Grad erwärmt. Die Einhaltung des 1,5 Grad-Zieles erfordert daher laut IPCC ein extrem ambitioniertes Szenario. Die wachsende Menschheit muss ihre CO2-Produktion bis zum Jahr 2030, also in nur 10 Jahren, glatt halbieren, ungefähr auf den Stand von 1979. Bis zum Jahr 2040 muss sie den CO2-Ausstoß sogar ganz auf Null herunterfahren. Für das realistischere 2-Grad-Ziel müssten die CO2-Emissionen bis 2030 immerhin um ein Viertel gesenkt werden. Wenn aber beides misslingen sollte, so hat die Welt nur noch eine Chance für eine erträgliche Klimazukunft. Die Menschheit muss hunderte Milliarden Tonnen CO2 künstlich und zu extrem hohen Kosten wieder aus der Atmosphäre herausholen. Mit Großtechnologie, von der noch ungewiss ist, ob und wie sie funktionieren wird. Die Erfolgsaussichten für das 1,5 Grad-Ziel sind also düster. So formulieren es Forscher, die vor 3 Wochen für das UNO-Umweltprogramm UNEP den jährlichen Emissions Cap Report vorgelegt haben. Darin vergleichen sie das, was die Staaten an CO2-Reduktion liefern müssten, mit dem, was sie in Wirklichkeit leisten. Enorme Diskrepanzen tun sich da auf, selbst wenn die Nationen all ihre Klimaschutzziele umsetzten, zu denen sie sich bisher bekannt haben, würde die Erwärmung bis 2100 mehr als 3 Grad Celsius betragen. Der Meeresspiegel stiege dann um einen halben Meter. Städte wie Miami oder Shanghai müssten womöglich aufgegeben werden. Um hingegen das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssten die Staaten der Welt ihre Anstrengungen vervielfachen und dafür sorgen, dass schon im Jahr 2030 um die 32 Milliarden Tonnen CO2 weniger anfallen. Selbst das 2-Grad-Ziel, so der UNEP-Bericht, erfordert eine rasche Absenkung des CO2-Gesamtausstoßes um rund 15 Milliarden Tonnen. Das ist nicht unmöglich, aber eben sehr schwierig. Jedes Land, so rechnen die Forscher vor, muss seine CO2-Emissionen zwischen 2020 und 2030 um 7,6% drosseln pro Jahr. Das 2-Grad-Ziel macht Einsparungen von immerhin 2,7% jährlich nötig. Wir sind weit davon entfernt, die Pariser Ziele zu erreichen, resümiert Petteri Taslas, der ist Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie. UNEP-Chefin Inga Andersen fordert radikale Transformationen von Wirtschaft und Gesellschaft zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dies nicht gelinge, müsste sich die Menschheit eben auf einen radikal veränderten Planeten einstellen. Eine dritte Option gäbe es nicht. Der UNEP-Report kritisiert Lethargie und Maulheldentum der Nationen. Schon zur Zeit des ersten Emissions Gap Report im Jahr 2010 hätten viele versprochen, Subventionen für fossile Brennstoffe auslaufen zu lassen. Geschehen sei aber kaum etwas. Andere hatten gelobt, die Entwaldung zu stoppen, aber den Worten seien keine Taten gefolgt. Die Organisation drängt die G20-Staaten jetzt zu einer Reihe harter Maßnahmen. Die EU solle rasch aus der Kohleverstromung aussteigen, Gaspipelines etwa aus Russland gar nicht erst in Betrieb nehmen, den Verbrennungsmotor abschaffen, Gebäude schneller energetisch sanieren und den öffentlichen Nahverkehr allerorten massiv ausbauen. Die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will zwar einen European Green Deal verkünden, der bis 2030 wohl Investitionen von 1 Billion Euro in mehr Klimaschutz vorsieht. Bis zum Jahr 2050 soll der Kontinent sogar klimaneutral sein, so lautet zumindest das offizielle Ziel. Die Maßnahmen, die dafür ergriffen werden sollen, bleiben aber vermutlich unterhalb der UNEP-Forderungen. Der Ton des UNEP-Berichtes ist größtenteils pessimistisch. Doch er enthält auch Passagen, die Raum für Optimismus lassen. Viel schneller als Experten dies noch vor wenigen Jahren für möglich gehalten hatten, sind die Kosten für die erneuerbaren Energien gefallen. Für Photovoltaik zum Beispiel um mehr als 75% seit 2010, für Windkraft um bis zu 35%. In weiten Teilen der Welt sind die Erneuerbaren schon jetzt die billigsten Energiequellen. Überraschend viele Kohlekraftwerke weltweit werden deshalb früher als geplant stillgelegt oder gar nicht erst gebaut. Enorme bis 2030 tatsächlich realisierbare CO2-Einsparungspotenziale sehen die Autoren des Reports bei der grünen Stromerzeugung, bei der Aufforstung, der Elektromobilität und einer künftig energieeffizienteren Industrie. Ich verlasse einen Artikel aus dem Spiegel Nummer 50 vom 7.12.2019. Die Mailadresse zu diesem Artikel ist markus.evers@spiegel.de. Ich bedanke mich beim Autor. Frage unbeliebt. Du sagtest, ich bin das Loch im Eimer, ich sag, ich bin ein Sie. Was dich am Ende aufhängt, egal wo du weinst und wohnst. Du darfst niemals vergessen, Muskie kennt Tom Jones. Am Bahnhof steht ein Tor, der für Nutzfahrzeuge wird. Du warst wie ein Sturm, den niemand hört und spürt. Ein Motorradclub gründet sich, ein anderer löst sich auf. Du hattest einen Plan vom Leben, ich hatte Fury in the Slaughterhouse. Was wird aus Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sind? Und wir im Wind of Change nur eine Kerze waren im Wind. Du hast über die Scorpions gelacht, aber die sind in Stranger Things. Was ist, wenn wir beide wie Hannover sind? Jingle, kurz aber fatal, wie ein Sonntagabend nach einer Landtagswahl. Ein Baum wächst schräg und ständig durch den deutschen Pavillon. Kanzler und Präsidenten singen im Niedersachsenstadion. Und Trude Herr singt nur für uns, niemals geht man so ganz. Zwei verlorene Ober in leeren Restaurants. Ein Pennymarkt wird geplündert, eine Barrikade brennt im Sonnenschein. Ohne dich werde ich immer kurz vor Hannover sein. Was wird aus Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sind? Und wir im Wind of Change nur eine Kerze waren im Wind. Du hast über die Scorpions gelacht, aber die sind in Stranger Things. Was ist, wenn wir beide wie Hannover sind? Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sind und wir im Wind of Change nur eine Kerze waren im Wind. Du hast über die Scorpions gelacht, aber die sind in Stranger Things. Was ist, wenn wir beide wie Hannover sind? Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland vom heutigen 23. Dezember 2019. Es ist Montag. Beginnen wir mit einer Meldung zum Thema Weltbevölkerung. Die wächst nämlich weiter. Die Weltbevölkerung ist im ablaufenden Jahr um 83 Millionen Menschen gewachsen. Das entspricht der Einwohnerzahl Deutschlands. Pro Sekunde kommen 2,6 Menschen hinzu. Besonders stark wächst die Bevölkerung in Afrika. In der Silvesternacht werden laut Prognosen voraussichtlich 7,758847 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Das sind rund 83 Millionen Menschen mehr als ein Jahr zuvor, wie die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung in Hannover mitteilte. Jede Sekunde kommen laut der Stiftung derzeit durchschnittlich 2,6 Erdenbürger hinzu, wenn man die Geburten abzüglich der Todesfälle hinzurechnet. Die 8-Milliarden-Marke wird voraussichtlich 2023 erreicht. Besonders stark wächst die Bevölkerung in Afrika. Bis 2050 wird sich den Prognosen zufolge die Einwohnerzahl dort von heute rund 1,3 Milliarden Menschen auf voraussichtlich 2,5 Milliarden nahezu verdoppeln. Frauen in Afrika bekommen derzeit durchschnittlich 4,4 Kinder, deutlich mehr als im weltweiten Durchschnitt, 2,4 Kinder pro Frau. Aufgrund der aktuellen Bevölkerungsentwicklung werden im Jahr 2100 in Afrika voraussichtlich rund 4,3 Milliarden Menschen leben. Hauptursache für das Bevölkerungswachstum in den Ländern südlich der Sahara sei, dass viele Frauen ungewollt schwanger würden, weil sie nicht verhüten könnten oder vergewaltigt würden, erklärte die Stiftung. Die Stiftung fordert, die Rechte von Frauen zu stärken, Aufklärung und Zugang zu modernen Verhütungsmitteln zu verbessern und eine gute Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Diese Ziele müssten bei der Entwicklungszusammenarbeit stärker ins Zentrum rücken. Wenn Frauen frei entscheiden könnten, ob, wann und wie viele Kinder sie bekommen, würde die Weltbevölkerungszahl in Afrika südlich der Sahara zum Ende dieses Jahrhunderts um 30% niedriger liegen, als derzeit prognostiziert wird, sagte Stiftungsgeschäftsführerin Renate Bär. Wie sich die Weltbevölkerung auf die Kontinente verteilt, erklärte die Stiftung anhand eines Modells. Wenn die Welt heute ein Dorf mit nur 100 Menschen wäre, wären davon 59 aus Asien, 17 aus Afrika, 10 aus Europa, 8 aus Lateinamerika, 5 aus Nordamerika und einer aus Ozeanien. Im Jahr 2050 hätte das Dorf insgesamt 128 Einwohner. Kommen wir direkt mit der Tagesschau in 100 Sekunden mit den wichtigsten Meldungen vom heutigen Montag, dem 23. Dezember 2019. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Diskussion über Habeck-Vorschlag zur Aufnahme von Flüchtlingskindern. Entwicklungshilfeminister Müller, CSU, lehnte die Forderung ab, unbegleitete Kinder aus überfüllten griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland zu bringen. Den Vorstoß von Grünen-Chef Habeck hatten zuvor bereits Politiker von CDU und FDP kritisiert. Türkei warnt vor neuer Flüchtlingsbewegung Richtung Europa. Präsident Erdogan sagte, wegen der schweren Kämpfe in der nordsyrischen Provinz Idlib hätten sich mehr als 80.000 Menschen auf den Weg in Richtung türkischer Grenze gemacht. Sein Land werde diesen Ansturm allein nicht schultern können. Saudi-Arabien verhängt 5 Todesurteile im Mordfall Khashoggi. 3 weitere Angeklagte erhielten lange Haftstrafen. Der regierungskritische Journalist Khashoggi war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet worden. Die UN vermutet den saudischen Kronprinzen Salman hinter der Tat. Russischer Präsident eröffnet Bahnstrecke über umstrittene Krimbrücke. Die neue Zugverbindung soll mehr Touristen und Waren auf die Halbinsel im Schwarzen Meer bringen. Bislang war sie nur per Schiff, Flugzeug oder Auto erreichbar. Putin hatte die Krim trotz internationaler Proteste 2014 von der Ukraine annektiert. UFO droht mit neuen Streiks bei Lufthansa. Kurzfristige Aufrufe zur Arbeitsniederlegung seien jederzeit möglich, sagte ein Sprecher der Flugbegleitergewerkschaft. Über die Feiertage soll allerdings nicht gestreikt werden. Gestern hatte UFO die Schlichtung im Tarifkonflikt mit der Lufthansa für gescheitert erklärt. Das Wetter teilweise windig, mit vielen Wolken und stellenweise Schauer. Nur vereinzelt Auflockerungen. Im Schwarzwald und in den Alpen Regen und Schneefälle. Höchstwerte 2 bis 10 Grad. Die nächste Meldung kommt aus Berlin. Ein Betätigungsverbot für Hisbollah in der Bundesrepublik wird verlangt. Berlin. Der Bundestag hat die Bundesregierung aufgefordert, ein Betätigungsverbot für die Hisbollah zu erlassen. Begründet wird das damit, dass sich die Tätigkeit der Organisation gegen den Gedanken der Völkerverständigung richte. Ein entsprechender Antrag wurde am Donnerstag mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und FDP beschlossen. AfD, Linke und Grüne enthielten sich. Die schiitische Partei Hisbollah wurde 1985 im Libanon gegründet. Dort unterhält sie auch eine bewaffnete Miliz. In der Bundesrepublik war bislang, wie in den meisten anderen EU-Staaten, nur der militärische Arm verboten, die politische Organisation dagegen legal. Zuletzt stufte Großbritannien die Organisation im März in ihrer Gesamtheit als terroristisch ein und folgte damit unter anderem den Niederlanden und den USA. Die Bundesregierung prüft derzeit das vom Bundestag geforderte Betätigungsverbot. Quelle dieser Meldung ist die dpa, Deutsche Presseagentur. Eine Meldung aus Wolfsburg. Die Marke VW steuert 2019 einen Rekordgewinn an. Dank höherer Produktivität, sogenannten Sparerfolgen und des weltweiten SUV, des SUV-Booms, habe sich das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr wesentlich verbessert. SUV, das sind diese Sportive Utility Vehicles, diese großen viereckigen Kastenautos, die sehr viel Potenz haben, sehr viel Motorenpotenz. Jedenfalls hat sich alles verbessert, das sagte der für das operative Geschäft zuständige Vorstand Ralf Brandstätter am Mittwochabend. Zu den Sparerfolgen des Autokonzerns gehören der Abbau von 10.600 Stellen, durch den bis jetzt 2,6 Milliarden Euro an Löhnen eingespart wurden. Insgesamt ist bis 2025 in Deutschland der Abbau von netto 14.000 Arbeitsplätzen geplant. Zudem sollen bei VW in den nächsten Jahren bis zu 4.000 Jobs in der Verwaltung wegfallen. Alle diese Menschen werden dann natürlich durch Roboter- und Computerprogramme ersetzt. Eine Meldung aus Moskau. An der Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in der Landeshauptstadt hat ein Unbekannter mit einer Kalaschnikow-Maschinenpistole auf Menschen geschossen. Der FSB bestätigte den Vorfall, bei dem ein Mitarbeiter getötet worden sei. Das meldete die russische Agentur Interfax unter Berufung auf den Pressedienst des Geheimdienstes. Der Täter sei neutralisiert worden, hieß es. In der Regel bedeutet dies, dass der Angreifer tot ist. Seine Identität werde noch ermittelt, hieß es weiter. Zwei FSB-Mitarbeiter seien schwer verletzt worden, hatte das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Insgesamt wurden demnach 5 Menschen verletzt. Das zentrale Ermittlungskomitee in Moskau leitete ein Strafverfahren wegen Angriffs auf Angehörige der Sicherheitsorgane ein. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte der staatlichen Nachrichtenagentur TASS, dass der russische Präsident Wladimir Putin über den Vorfall informiert worden sei. Putin war demnach bei einem Konzert im Kreml, um den Tag des Mitarbeiters der staatlichen Sicherheitsorgane zu feiern. Kuriose Koinzidenz, makaber. Dabei lobte er, dass seit Jahresbeginn 33 Terroranschläge in Russland verhindert worden seien. Eine weitere groteske Meldung, die kommt aus Bolivien, aus La Paz. Die bolivianische Justiz hat Haftbefehl gegen den aus dem Land geflüchteten früheren Staatschef Evo Morales erlassen. Morales solle wegen der Vorwürfe des Terrorismus und des Aufruhrs aufgegriffen und der Staatsanwaltschaft in La Paz übergeben werden, heißt es in dem Dokument vom Mittwoch, Ortszeit. Morales bezeichnete den Haftbefehl in einer Botschaft im Kurznachrichtendienst Twitter als illegal, unfair und verfassungswidrig. Er beteuerte, er sei deswegen nicht besorgt. Er wolle seinen politischen und weltanschaulichen Kampf für ein freies und souveränes Bolivien fortsetzen. Der 60-Jährige hält sich seit einigen Tagen in Argentinien auf. Morales war Anfang November nach einem Staatsstreich zum Rücktritt gezwungen worden. Das heißt, dieses Auslieferungsbegehren und dieser Haftbefehl wegen Terrorismus ist natürlich eine plumpe, konstruierte Maßnahme der Putschistenjustiz, um sich dieses aufrechten Mannes zu bemächtigen. Und natürlich auch eine Reaktion darauf, dass Argentinien ihm Asyl verschafft hat. Das heißt, der Mann hat und genießt Asyl, Zuflucht in Argentinien. Monarchie. Die Queen verließ Johnsons Regierungsprogramm. London. Die britische Königin Elizabeth II. hat am Donnerstag zum zweiten Mal innerhalb von 2 Monaten das Parlament in London wieder eröffnet. Die 93-Jährige verlas die Regierungserklärung von Premierminister Boris Johnson vor den Mitgliedern beider Kammern im Oberhaus. Im Mittelpunkt der traditionellen Queen's Speech standen der für Ende Januar geplante EU-Austritt und Maßnahmen zur Stärkung des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS, National Health Service. Johnson hatte angekündigt, noch am Freitag das Ratifizierungsgesetz für seinen Brexit-Deal ins Parlament einzubringen. Eine Meldung aus Brüssel. Puigdemont darf ins EU-Parlament. Wir haben ja alle die Fotos gesehen und diese stolz geschwellte Puigdemont-Brust, wie er da seinen Ausweis, seinen neu erworbenen Ausweis in die Kameras der Presse hielt. Der Ex-Regionalchef, der Geflüchtete Carles Puigdemont und ein Mitstreiter können nun ihre Sitze einnehmen. Am Freitag gingen sie erstmals ins Parlament in Brüssel und machten natürlich ein Selfie für ihre Fans vor den Sitzrängen des Parlaments. Wegen Weihnachten war das Parlament menschenleer. Später Triumph also für Carles Puigdemont und Toni Comín. Fast 7 Monate nach der Europawahl durften die beiden umstrittenen katalanischen Separatistenpolitiker am Freitag erstmals ins Europaparlament in Brüssel einziehen. Sie bekamen eine vorläufige Akkreditierung, nachdem der Europäische Gerichtshof zuvor zugunsten eines weiteren gewählten Europaabgeordneten, Oriol Junqueras, entschieden hatte. Die spanische Justiz habe EU-Recht verletzt, als sie dem inhaftierten Junqueras den Antritt seines EU-Mandates verweigerte, urteilten die Richter in Luxemburg. Dieses Urteil gelte auch für Puigdemont und Comín. Und so marschierten die beiden Männer, die sich vor Spaniens Justiz ins belgische Exil geflüchtet haben, am Freitag schnurstracks ins Brüsseler Parlamentsgebäude. Schon vor dem Eingang an der Place du Luxembourg wurden sie von Fans und spanischen Fernsehteams empfangen. Mit triumphierendem Lächeln zogen die beiden Vorkämpfer für die Abspaltung Kataloniens von Spanien dann in das Parlamentsgebäude ein. Stolz zeigten sie ihre brandneuen Hausausweise vor. Allerdings galt er zunächst nur für diesen einen Tag. Für den unbeschränkten Zugang sei noch ein schriftliches Dokument des juristischen Dienstes nötig, das sagte ein Parlamentssprecher der Taz und der Presse am vergangenen Freitag. Dies sei jedoch nur noch eine Formsache. Im Januar könnten Puigdemont und Comín endgültig in die EU-Kammer einziehen. Ihren Sitz macht ihnen niemand mehr streitig. Man werde auch nicht mehr auf Madrid warten, hieß es in Brüssel. Parlamentspräsident David Sassoli setzte sich damit von seinem Amtsvorgänger Antonio Tajani ab. Der konservative Tajani hatte den Katalanen den Zugang zum Parlamentsgebäude verweigert und auf das spanische Recht verwiesen. Dies sei eine illegale, missbräuchliche Entscheidung von Tajanis Team gewesen, empörte sich Puigdemont am Freitag. Doch nun sei der Weg frei. Die EU habe ihm zu seinem Recht verholfen. Es ist ein Tag der Freude, nicht nur für uns, sondern für alle, die an ein Europa glauben, dessen Grundlage der Wille seiner Bürger ist. Tatsächlich kommt der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs eine grundsätzliche Bedeutung zu. Es ist natürlich eine schallende Ohrfeige für die spanische Justiz. Die Richter haben klargestellt, dass Politiker nach ihrer Wahl ins EU-Parlament sofort parlamentarische Immunität genießen. Damit stellen sie das bisher in Spanien übliche Verfahren in Frage, wonach neu gewählte Abgeordnete zunächst den Eid auf die Verfassung ihres Landes ablegen mussten. Puigdemont und Comín lehnten das ab, denn dafür hätten sie nach Spanien reisen müssen, wo sie wohl sofort verhaftet worden wären. Nun kämpfen sie für die Freilassung ihres Mitstreiters Junqueras mitten aus dem EU-Parlament heraus. Sie haben also eine neue Bühne für ihr, könnte man sagen, einziges Thema, mit dem sie die letzten Jahre angetreten sind, den Separatismus, die Abspaltung von Spanien. Madrid könnte noch die Aufhebung der Immunität beantragen. Soweit ich heute in den Nachrichten gehört habe, ist das geschehen. Ob sie damit durchkommen, ist natürlich eine andere Sache. Ob sie dort also jetzt auch dauerhaft bleiben können, ist immer noch nicht zu 100% klar. Die spanische Regierung hat nämlich die Aufhebung der Immunität beantragt. Dann müsste das Europaparlament über das Schicksal der beiden Katalanen entscheiden. Eine einfache Mehrheit würde genügen, um sie wieder herauszuwerfen. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Und hier sind sie, ein paar Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland vom heutigen 23. Dezember 2019. Thema Sozialwohnungen. Das Rathaus unter Bürgermeisterin Ada Colau hat zu Wochenbeginn die ersten Sozialwohnungen fertiggestellt, die aus alten Schiffscontainern, aus den sogenannten Corten-Material fabriziert wurden. Sie sind super widerstandsfähig, halten 40 Tonnen Gewicht oder Druck aus und trotzen auch extremsten Wetterlagen auf See und natürlich zu Lande. Dazu sind sie billig und umweltfreundliches Recyclingmaterial. Mit diesen Worten beschreibt der Architekt David Juarez, Leiter der Containergebäude, sein Baumaterial. Die neuen Wohnungen stehen in der Calle Nou de San Francesc hier in Ciudad Vella in Barcelona im Zentrum und wurden am vergangenen Montag zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach Weihnachten sollen dort die ersten Bewohner einziehen. APROP heißt die Aktion zur Linderung der Wohnungsnot in Barcelona. Alojamiento Provisional de Proximidad könnte man übersetzen mit Unterbringung oder provisorische Unterbringung in der Nähe. Die Wohnungen sind zwischen 30 und 60 Quadratmeter groß. 940.000 Euro betragen die Kosten des Gebäudes. Ein zweites im Bezirk San Martí ist für das kommende Jahr geplant und in der Mache. Thema unser Geld. Die Landesregierung Kataloniens, Generalitat, und die Partei En Comú Podem stellten zu Beginn vergangener Woche ihr Abkommen über einen gemeinsamen Haushaltsplan 2020 vor. Darin sind Steuererhöhungen vorgesehen, die ca. 543 Millionen Euro zusätzlich in die Kassen der Landesregierung spülen sollen. Da im Moment in der spanischen und katalanischen Politik so gut wie alles mit allem zusammenhängt, ist das Abkommen stark von einer Einigung zur Regierungsbildung zwischen PSOE, Pedro Sánchez, und der separatistischen ERC unter Rufián abhängig. Betroffen von den Steuererhöhungen sollen vor allem höhere Einkommen zwischen 90.000 und 120.000 Euro sein, die in Zukunft mit 23,5% statt nur 21,5% besteuert werden sollen. Kurioserweise hat den Schlüssel zu all diesen Geschichten zur Regierungsbildung hier in Spanien ein Mann in der Hand, der im Knast sitzt. Das ist Oriol Junqueras, der wegen Rebellion Angeklagte, dann aber wegen Aufruhrs, wegen illegaler Erhebung, wegen Veruntreuung von öffentlichen Geldern und so weiter, eingekerkerte Separatistenführer. Der kann entscheiden, was mit der Regierung geschieht und was nicht. Kurios. Thema Zwangsräumungen. An der Zwangsräumungsfront gibt es für die Menschen keinen Waffenstillstand, keine Atempause. Täglich werden Wohnungen geräumt, hier in Barcelona zum Beispiel. Letzte Woche Montag traf es die Nummer 72 in der Calle Ausias Marc. Das Lokal gehört einer Bank, die es leer stehen lässt. Die Mossos schritten am Montag zu einer der gefürchteten Expressräumungen an, bei der es zu starken Reibereien kam. Es gab unglaubliche Spannungen dort, Geschrei, ein Handgemenge. Dann wurde ein junger Mann festgenommen, als er gegen die Räumung lautstark protestierte und wohl auch beleidigende Worte gegen die Beamten, die die Räumung durchführten, benutzte. Ganz groß in der Presse diese Woche der sogenannte Gasflaschenbetrug der Bombonas-Firma. Seit Jahren betrügen die Butaneros Kunden, besonders alte Menschen, mit dem Märchen, dass sie vom Trinkgeld leben würden und verlangen für jede Bombona 2 bis 6 Euro extra. Das heißt, die eine Flasche offiziell kostet und in deren Preis Lohn, Transport und so weiter schon enthalten ist, wird unrechtmäßig verteuert. weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Sie mit Gas noch Ihren Ofen bzw. Ihren Küchenherd betreiben oder Ihre Dusche, Ihr Duschwasser, den Boiler. Aber insgesamt sind es hier in Barcelona allein 250.000 Bombona-Kunden, die von dieser Maßnahme bzw. von diesen Betrügereien betroffen sind. 500.000 sind es in ganz Katalonien. Die Bomboneros begründen, wie gesagt, ihre ungerechtfertigten illegalen Preiserhöhungen damit, dass sie so prekäre Löhne erhielten. Ich kenn's ja auch, wenn ich die Bombona brauche und rufe dann vom Balkon, wenn einer von diesen Männern vorbeikommt, Bombona, dann kommen sie natürlich, aber sie verlangen ständig mehr. Sie sagen dann ganz dreist für eine Bombona 17 Euro. Ich weiß, die kostet 12,74 Euro. Was soll man machen? Man gibt ihnen natürlich gerne 1-2 Euro mehr, aber manchmal sind sie so unverschämt und wollen 5 oder 6 Euro mehr und dann muss man sie eigentlich zum Teufel schicken. Die Agencia Catalana del Consumo, ACC, hat angekündigt, dass sie sich jetzt mit dem Anbieter dieser Bombonas zusammensetzen wolle. Man verlange die Aushändigung einer Rechnung bzw. eines Kassenbons beim Kauf der Bombona. Da können sie natürlich nicht den überteuerten Preis dann draufschreiben. Die müssen dann den realen Preis sagen. Und wenn sie dann ein Trinkgeld bekommen, ist okay. Aber nicht direkt als offiziellen Preis fordern. Immer mehr Kunden gehen natürlich auch dazu über, die Bombona-Gasflasche selbst an der Tankstelle zum regulären Preis zu kaufen. Alte Leute, die schwach auf den Beinen sind oder ja, am Krückstock gehen oder niemanden haben, die können sich das natürlich nicht leisten. Am härtesten trifft es alte Menschen, die in einem oberen Stockwerk leben, ohne Fahrstuhl, und der Bombonamann muss ihnen die Bombona dann nach oben bringen und dann verlangen die natürlich eine Riesensumme für diesen kleinen Gang nach oben. Die Bombonas, das Bombona-Verteilgeschäft, ist hier in der Stadt ganz fest in den Händen einer pakistanischen Gruppe von Verteilern. Das heißt, vor etwa 15, 20 Jahren hat die spanische Firma das an einen pakistanischen Investor verkauft und die schlagen jetzt ordentlich zu. Die behandeln natürlich dann auch ihre eigenen Angestellten wahrscheinlich sehr schlecht, knapsen ihnen die Löhne ab, nehmen ihnen einiges weg von den Löhnen. Das kann man nicht genau sagen. Ich habe mich mal mit einem Bombonero unterhalten und der hat mir so etwas Ähnliches angedeutet, nicht genau erzählt, aber er hat gesagt, dass er nicht das kriegt, was die Bombona eigentlich kostet. Gut. Es gab eine Umfrage von der Zeitung, der Tageszeitung El Periódico de Catalunya. Da hieß es, soll man ein Fußballspiel abbrechen, weil Nazirufe ertönt sind, wie das in dem Spiel Rayo Vallecano geschehen war gegen einen ukrainischen Spieler, der sich als Neonazi, als Faschistenfreund geoutet hat. 41% der Befragten meinen ja, sie, man soll das Fußballspiel abbrechen. Aber die Mehrheit von 59% meint nein, man soll bei Nazirufen das Fußballspiel nicht abbrechen. Was überhaupt nicht aufhört, ist dieser Terrassenstreit. Das Abkommen zwischen dem Rathaus unter Ada Colau und der Partei ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, ist mittlerweile da. Bis zu 400% mehr müssen ab 2020 zahlreiche Terrassenbesitzer im Zentrum dieser Stadt bezahlen, wenn sie Tische und Stühle auf die öffentlichen Bürgersteige und Plätze stellen wollen. Junts per Cat hat dem Abkommen nicht zugestimmt, sondern sich enthalten. Die Kneipenbesitzer haben bereits unter bitterem Protestgeschrei verkündet, dass man den Aufpreis an die Kunden weitergeben werde. Also Leute, bald haben wir hier Preise wie in Venedig, Rom, Paris oder im Zentrum von London. Dann kostet natürlich ein kleines Tässchen Kaffee 2,50 Euro oder 3 Euro, ein Cortado oder ein Milchkaffee kostet dann 2,80 Euro und solche Geschichten. Viel Vergnügen, viel Spaß beim Trinken. So eine Art Eintrittsgeld, eine Art Sitzendürfengeld, eine Art eine Stunde am Platz sitzen dürfen Geld. Gut, betrachten wir es so. Thema Tsunami-Separatisten-Randale. Randale gab es, wie erwartet, um das Camp Nou-Stadion am Mittwochabend vergangener Woche, als Tsunami-Leute erneut Müllcontainer abfackelten und Straßenschilder und urbanes Mobiliar zertrümmerten, aus Protest gegen die Inhaftierung ihrer Separatistenführer. Auch ein paar gelbe Bälle flogen während des Clásico-Fußballspiels zwischen dem FC Barça und Real Madrid auf den Rasen, sodass das Spiel für circa eine Minute unterbrochen werden musste, damit die Balljungen diese Bälle auffischten und vom Spielfeld entfernen konnten. Spain Sit and Talk, ein Riesentransparent mit diesem Satz, war aufgespannt und draußen vor dem Stadion begannen Schlägereien zwischen Tsunami-Separatisten und den rechtsradikalen Bochos Nois, Hooligans des FC Barça. Die Polizei trennte nach ein paar Knüppeleinsätzen beide Gruppen voneinander, damit sie sich nicht gegenseitig ohnmächtig prügelten oder noch Schlimmeres taten. Das Spiel ging übrigens torlos 0:0 aus. Die Merengue-Spieler des Real Madrid waren streckenweise der Messi-Truppe ganz schön überlegen. Ich habe das Spiel mit einem Freund in der Kneipe gesehen und ich fand, es war ein tolles Spiel. Es war ein sehr packendes, gutes, auf hohem Niveau geführtes Spiel und kurioserweise torlos. Real Madrid wurde ein Tor aberkannt, das doch ein anderer Schiedsrichter wahrscheinlich gegeben hätte. Abseits soll das gewesen sein. Gut. Thema Schwulenfreundlichkeit. Das Rathaus hat am Mittwoch verkündet, dass es einen LGTB-freundlichen Verhaltenskodex publiziert hat und als Broschüre jetzt unter der Bevölkerung verteilen lässt. Es geht darin um Anleitungen für einen politisch korrekten Umgang in den Firmen und Unternehmungen, in denen Menschen, die anders sind, arbeiten und Leute, besonders Schwule, Lesben und Transmenschen sind. Man soll also mit diesen Menschen respektvoll und nicht diskriminierend umgehen. Das versteht sich von selbst, aber man muss es manchen Menschen immer wieder sagen und einbläuen, damit sie es auch wirklich tun. Und die letzte Meldung in diesem Barcelona-Block kommt ebenfalls aus dem Rathaus. Das Rathaus von Barcelona forderte in einem Plenum am vergangenen Freitag mit den Stimmen von Esquerra Republicana, Junts per Cat und den Comunes die Freilassung des inhaftierten Separatistenführers Oriol Junqueras. Junqueras Anwälte forderten die Annullierung des Prozesses wegen Aufruhrs und Rebellion gegen ihn. Die Koalitionspartner der PSC, das ist die Partido Socialista de Catalunya, sowie PP und Ciudadanos, die rechten Parteien, stimmten gegen die Erklärung. Die Aktion geschieht 2 Tage, nachdem die geflüchteten Separatisten Puigdemont und Comín von der europäischen Justiz ihre Immunität als Europaabgeordnete bestätigt bekommen hatten. Hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Nur eine Prise Zimt auf dem Cappuccino-Schaum und im Taxi ein baumelnder Duft Tannenbaum. Schon legt mein Kopf Kino. Und ich frag mich, was mach ich hier bloß? Mit tiefgefrorenen Füßen viel zu wenig gepennt. Aus dem Bahnhofskiosk quäkt es Winter Wonderland. Ich wollt wie ein Zugvogel fliehen, mich dem Lametta entziehen. Und jetzt sehn ich mich nach Haus, bin doch nicht aus dem Rücken. Stadt weit weg, ein Küchenstuhl und ein Gedeck. Da sitzt du am Klavier Tausch nur Geld, Schuld ist nur diese kleine Prise Zeit. Nur eine Prise Zimt in meinem Pappbecher Kaffee macht, dass ich dich mit dem Keksbackblech seh, und ich weiß es nicht wie gewohnt. Nach der Schokoladenseite vom Mond. Die DDR-Strohsterne sind in Gefahr. Der Wurm ist nicht elektrisch, sondern leicht entflammbar. Wir sind, seit ich denken kann, zwei, die leicht Feuer fangen. Und jetzt seh ich mich nach aus. Bin doch will ich statt mehr Blick im Sofa kissen mit Knick. Da sitzt du neben mir und faltest das Geschenkpapier. Die Erinnerungszündschnur glänzt wegen einer kleinen Prise. Wegen einer kleinen Prise Zimt. Ich nehm die letzte Bahn für ein Stückchen von deinem Marzipan. Das machst du ganz bestimmt, wie immer mit einer kleinen Prise Zimt. Einer Prise Zimt. Einer kleinen Prise Zimt. Einer Prise Zimt. Schlussteil in diesem Niemandsland gehört wie immer dem Thema Kino. Ich habe mehrere Filme gesehen, aber einen, der mich sehr betroffen hat, der mir teilweise sehr gut gefallen hat, das ist Die Stille nach dem Schuss von Volker Schlöndorff. Das ist ein Film von 2000, aus dem Jahr 2000. Mit Nadja Uhl, Bibiana Beglau und Martin Wuttke. Ein deutscher Spielfilm, der die Aufnahme von RAF-Aussteigern in der DDR Anfang der 1980er Jahre thematisiert. Der Film beschreibt das Leben der Ex-Terroristen im DDR-Exil und ihre Enttarnung noch vor der deutschen Wiedervereinigung 1990. Der Film feierte am 16. Februar 2000 Premiere im Wettbewerb bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin, bei dem Bibiana Beglau und Nadja Uhl jeweils den Silbernen Bären als beste Darstellerinnen bekamen. Regisseur Volker Schlöndorff wurde zudem mit dem Blauen Engel für den besten europäischen Film im Wettbewerbsprogramm ausgezeichnet. Der Film kam am 14. September 2000 in die deutschen Kinos. In englischsprachigem Ausland lief er unter dem Titel The Legend of Rita. Ritas Legende. Der französische Filmtitel lautet Les Trois Vies de Rita Vogt. Die drei Leben der Rita Vogt. Kurios. Gehen wir mal davon aus, dass ihr alle weltweit polizeilich gesucht werdet, auch die Leute, die aussteigen wollen. Wie wird es sich mit dieser Vergangenheit? Los, tut uns leid, dass du hergekommen bist. Es ist, wie es ist. Hier wieder. Der Film beginnt mit einem Rückblick der Protagonistin auf die Zeit radikaler Militanz in den 1970er Jahren, auf anfänglich happeningartige Banküberfälle einer Bande Spaßguerilleros, bei denen Schokoküsse verteilt werden, und dem Aufenthalt in einem militärischen Ausbildungslager irgendwo im Nahen Osten. Dass Gruppenmitglieder bei ihrer Rückkehr nach West-Berlin unter falschem Namen über den Flughafen Berlin-Schönefeld einreisen, bleibt der Staatssicherheit nicht verborgen. Dabei kommt es zu einem ersten Kontakt zwischen Rita Vogt und dem Stasi-Offizier Erwin Hull, der sich der jungen Frau als Ansprechpartner anbietet. Nach einer desaströs verlaufenden Befreiungsaktion ihres Anführers Andreas Klein aus einem Westberliner Gefängnis, bei der eine Person stirbt und Klein verletzt wird, erinnert sich Rita der Begegnung mit Hull. Die Gruppe kann schließlich über den Bahnhof Friedrichstraße in die DDR entkommen. Ähnlichkeiten mit der historischen Realität, der Befreiung von Andreas Bader und so weiter sind hier natürlich gemeint und gewollt. Bei einem Gedankenaustausch über Motive und Ziele sichert Hult, der DDR-Agent, ihnen bei ihren Aktivitäten freie Durchreise in Drittländer zu. Da sie in Westdeutschland nun steckbrieflich gesucht werden, setzt sich die Gruppe nach Beirut ab, wo sie, sich nunmehr als Teil des internationalen Kampfes verstehend, Zeugen des libanesischen Bürgerkriegs werden. Jahre später, man ist mittlerweile in Paris gestrandet, kommt es zu wachsenden Spannungen innerhalb der Gruppe. Als ein Mitglied einen Polizisten erschießt und der Fahndungsdruck in Westeuropa zu groß wird, unterbreiten die freundlichen Stasi-Mitarbeiter ihnen das Angebot, sie mit neuen Identitäten auszustatten, um sich eine Existenz in der DDR aufbauen zu können. Hab ich ja. Prost, darauf trinke ich. Sie werden andere Namen kriegen und andere Personen sein. Für lange. Vielleicht für immer. Ich habe mir aufgeschrieben, wen wir alles brauchen. FDGB, BGL, die Jugendfürsorge, die Bahn, DRK, ÖV, die Betriebskantine, die Bauleitung und die Kinderkommission. Am besten alle an einem Tisch. Können Sie schwimmen? Gut, also die DDR-Geheimdienstmänner bieten Ihnen an, sich in der DDR ein neues Leben aufzubauen, eine neue Existenz. Die Gruppe zieht jedoch Flugtickets nach Beirut, dem sozialistischen Alltagsleben, vor. Nur Rita als Einzige entscheidet sich, für alle überraschend, für ein Leben in der DDR zu den von den staatlichen Organen vorgegebenen Bedingungen. Später erfährt man, dass zwei Gruppenmitglieder bei einem Schusswechsel mit der Polizei an der deutsch-französischen Grenze ums Leben gekommen sind. Der Film konzentriert sich nun ganz auf die Biografie von Rita Vogt. Rita fügt sich schnell in ihr neues bürgerliches Leben ein, nachdem man sie unter dem Namen Susanne Schmidt beim VEB Modedruck untergebracht hat. Dort freundet sie sich mit der impulsiven, alkoholabhängigen Textilarbeiterin Tatjana an, die von ihren Kollegen bei der Arbeit als Störfaktor empfunden und offen angefeindet wird. Auch Ritas politischer Idealismus wird, etwa als sie für eine der obligatorischen Solidaritätssammlungen für Nicaragua großzügig spendet, mit Befremden wahrgenommen oder als naiv abgetan. Zwischen den beiden Frauen entwickelt sich bald eine enge Freundschaft, die jäh endet, als Rita nach einem Fahndungsaufruf im Westfernsehen von einer Arbeitskollegin erkannt wird. Unverzüglich bringen die Offiziere der Staatssicherheit Rita aus ihrem Umfeld weg. Als Hull ihr klarmacht, dass es keine Rückkehr in ihr Leben als Susanne Schmidt geben wird, begehrt Rita kurz auf. Ihr Protest verstummt jedoch, als er auf internationale Konventionen gegen den Terrorismus verweist, die DDR unterschrieben hat, deren Glaubwürdigkeit auf dem Spiel stehe, wenn Ritas Enttarnung auffliegen sollte, und ihr droht, Da drehen sich große Räder, da kann man leicht zerquetscht werden. Die Stasi-Offiziere lassen nur einen kurzen, schmerzhaften Abschied von Tatjana zu. Diese wird aufgrund ihrer mutmaßlichen Kenntnis von Ritas Vergangenheit inhaftiert und, da sie eine Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit ablehnt, erst mit dem Zusammenbruch der DDR wieder freigelassen. Rita muss erneut ihre Identität wechseln und wird nun als Sabine Walter in einer anderen Stadt in der betrieblichen Kinderbetreuung eingesetzt. Mit großem Enthusiasmus widmet sie sich ihrer neuen Tätigkeit und lernt in dieser Funktion auch während der Sommerferien an der Ostsee den Studenten Jochen kennen und lieben. Dort trifft sie zufällig Friederike Adebach wieder, die, inzwischen verheiratet und Mutter eines Sohnes, nach der Westberliner Gefangenenbefreiung ebenfalls gezwungen war, unterzutauchen und in der DDR Unterschlupf fand. Fähre nach Schweden. Warum wollen so viele Leute hier weg? Jemand hat mich erkannt. Da geht es nach Osten. Da geht es nach Westen. Gesucht wirst du überall. Hier geht es nach Osten, da geht es nach Westen und gesucht wirst du überall. Zum historischen Hintergrund dieses Films. Ab 1980 lebten 10 Personen aus den Reihen der Roten Armee-Fraktion und deren Umfeld, die den bewaffneten Kampf aufgegeben hatten, in der DDR. Die RAF-Aussteiger wurden von den dortigen Behörden mit neuen Lebensläufen ausgestattet und mithilfe des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR sesshaft. Viele Motive des Drehbuchs sind dem Leben von Inge Fied nachempfunden. Die Geschichte greift aber auch Erfahrungen von Silke Meyer-Witt, Susanne Albrecht und anderen auf. Inge Fied warf den beiden Autoren Volker Schlöndorff und Wolfgang Kohlhase vor, sich zu sehr ihrer 1997 erschienenen Autobiografie »Nie war ich furchtloser« bedient zu haben. Beide Parteien konnten sich jedoch außergerichtlich einigen. Christina Mohles-Kaup merkt dazu im Spiegel an: Mögen ihre Lebensstationen in die akribischen Recherchen von Schlöndorff und Drehbuchschreiber Wolfgang Kohlhase mit eingeflossen sein, die Übereinstimmungen enden, als Ritas Leben in der DDR beginnt. Die fiktiven Erlebnisse der beeindruckend dargestellten Anarchistin im Arbeiter- und Bauernstaat sind wesentlich spannender als das detailgetreue Nachbilden einer politischen Wirklichkeit. Der Film gewinne dadurch, so Mohles-Kaup weiter, an undogmatischer, bisweilen sogar humorvoller Leichtigkeit. Die Stille nach dem Schuss entstand unter Federführung der Babelsberg Film GmbH in einer Koproduktion mit dem Mitteldeutschen Filmkontor und dem Mitteldeutschen Rundfunk MDR in Zusammenarbeit mit Arte Deutschland TV GmbH. Empfehlenswert. Diesen Film muss man sehen, um einen Teil der deutschen Geschichte besser verstehen zu können. Das war schon fast für heute im Niemandsland von diesem 23. Dezember 2019, einem der letzten Montage, dem vorletzten Montag im alten Jahr. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein geruhsames, angenehmes, erfreuliches und auch, ich hoffe, politisch engagiertes Weihnachtsfest, denn politisches Engagement hat jetzt nichts mehr mit Parteien oder Ideologien zu tun. Es geht wirklich auf diesem Planeten um das nackte Überleben. Fröhliche Weihnachten! Das sollte man sich wirklich immer wieder vor Augen halten, wenn man von politischen Aktionen spricht und daran denkt. Man muss einfach ab jetzt eigentlich jeden Tag etwas tun. Besonders wenn man Kinder und kleine Kinder hat, die werden nämlich von diesem Planeten bald nicht mehr viel haben. Doch will ich Ihnen dadurch nicht das Weihnachtsfest vermiesen oder die gute Stimmung. Man muss trotzdem das Leben genießen. Diese Weihnachtsfeiertage, die freien Tage, wo man nicht zur Arbeit muss oder nicht mit den Alltagssorgen beschäftigt sein sollte, genießen. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie bleiben und werden glücklich und haben ein geruhsames Fest. Alles Gute wünscht Ihnen Niemandsland, 91.4 FM, Kontrabanda. Ich verabschiede mich von Ihnen. Mein Name ist Detlef Jeskatz. Ich war hier zuständig für alles, was mit dieser Sendung zusammenhängt, für die Technik, für den guten Klang, für die Auswahl der Programminhalte und für die Zensur im Kopf. Kleiner Scherz. Tschüss, agur, adeu, goodbye. Dieses Stück Es hieß, dieses Stück hieß Europa und hat vielleicht nicht unmittelbar mit der Thematik des heutigen Abends zu tun, aber... Weißt du noch, wie der Winter roch, wie meine schneeballkalte Hand in deinen Kragen kroch? Weißt du noch, der zugefrorene See und die Schlitterpartie und dann mehr rum als Tee? Weißt du noch, weißt du noch, weißt du noch, wie kurz die Tage waren? Du konntest dennoch stets mit meinem Herzen Schlitten fahren. Weißt du noch, wie dünn das Eis da war? Doch ich hab so getan, als trügst das ganze Jahr. Weißt du noch, ich weiß es noch. Jedes Jahr um die Zeit, wenn das Eis gesalzen ist, kommst du in mein Herz geschneit, auch wenn du Schnee von gestern bist. Weißt du noch, wie tief die Sonne stand? Rund um die Schiebre glühte wie geschminkt der Sonnenbrand. Weißt du noch, dass Weihnachtslieder singen und dein aus Kaugummipapier geformter Ring? Weißt du noch, weißt du noch, weißt du noch, der Schnee lag Meter hoch, genügend Holz dafür den Ofen und wir froren doch. Weißt du noch, wie laut das Schweigen war, wie schief die Lage und wie hoch die Rutschgefahr? Oh, weißt du noch, ich weiß es noch. Wenn das Eis gesalzen ist, kommst du in mein Herz geschneit, auch wenn du Schnee von gestern bist, auch wenn du Schnee von gestern bist. Doch jetzt tut's nicht mehr weh, ist längst gestern geschehen. Doch jetzt tut's nicht mehr weh, als gestriger Schnee. Doch jetzt tut's nicht mehr weh, ist längst gestriger Schnee. Doch jetzt tut's nicht mehr weh, alles gestriger Schnee.